Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Viktor Klemperer wurde im Jahr 1881 als neuntes Kind eines Rabbiners geboren. Er trat zum Protestantismus über, studierte Philosophie, Romanistik und Germanistik in München, Genf, Paris und Berlin. Nach Promotion und Habilitation meldete er sich freiwillig für den Einsatz im Ersten Weltkrieg. 1920 erhielt er ein Lehramt für Romanistik an der Technischen Hochschule in Dresden. Nach Einschränkungen im Lehrbetrieb wurde Klemperer 1935 schließlich emeritiert. In den folgenden existenzbedrohlichen Jahren schützt ihn seine Ehe mit der nichtjüdischen Pianistin Eva Klemperer. Viktor Klemperer führte Tagebuch über die Ereignisse und politischen Verhältnisse in Deutschland. Seine Aufzeichnungen der Jahre 1933 bis 1945, die posthum in den späten 90er Jahren erschienen, dokumentieren den Alltag der Unterdrückung und Verfolgung in Deutschland. Der fünfte Teil der sechsteiligen Funkbearbeitung von Viktor Klemperers Tagebuchtexten umfasst die Jahre 1941 bis 1942. Die Versuche des Ehepaars Klemperer, Deutschland nun doch zu verlassen, waren hoffnungslos. Im April 1940 müssen sie ihr Haus verlassen. Es steht ihnen ein Zimmer in einem sogenannten Judenhaus zu. Wegen der arischen Eva Klemperer erhalten sie zwei. Sie dürfen nur in einer bestimmten Stunde am Tag in einem bestimmten Geschäft einkaufen, bekommen ein Sicherheitskonto mit beschränkter Verfügung, sie dürfen kein Bargeld haben. Es ist ihnen auch verboten, sich nach 8 Uhr abends außerhalb der Wohnung aufzuhalten. Mehrfach wird die Wohnung der Klemperers durchsucht. Es muss weitergehen und das Tagebuch muss ich weiter wagen. Ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzten. Ich übergebe dem Feuer die Schriften. Duft und Sitte. Ich übergebe dem Feuer die Schriften. Gesinnung, Klumpserei. Ich übergebe dem Feuer die Schriften. Demokraten jüdischer Prägung. Zeugnis ablegen. Die Tagebücher des Viktor Klemperer. Für den Funk bearbeitet von Klaus Schlesinger mit Udo Samel. Fünfter Teil. Die Jahre 1941 und 1942. Ich lese einige Male jetzt so, dass die Engländer die Absicht haben, mit einer großen Offensive zu beginnen. Sie würden dann das Gebiet in Europa vorher räumen lassen. Nicht so. Lukas, bereiten die Landung der falschen Jäger vor. Damit ist die Stunde gekommen, der jüdischen Machthaber der bolschewistischen Moskauer Zentrale entgegenzutreten. 1941. Mein Liebhausfrau, das ist meine Kriegsaufgabe. Ist diese erfüllt, dann geht's wieder ein mit dem Blut. Liebe Hörer, lachen und lachen lassen, das ist das Motto unseres heutigen Funkbrettels. Mit Grete Weiser ganz groß, Rudolf Platte und Kurt Seifert zwei Namen, ein Begriff, nämlich Humor. 20. Januar, Montagmorgen. Als ich das Curriculum begann, schrieb mir Georg, auch er arbeite an seiner Vita. Dann traf ich Gerig, er schrieb an seiner Vita. Vor ein paar Wochen beim Judentee unten bei Katzkreidels führte ein alter Sanitätsrat das geschwätzige große Wort. Neulich kommt Frau Voss von einer ihrer Bridge-Partien entzückt heim, der Sanitätsrat habe so interessant aus einem Buch vorgelesen, es ist sein eigenes Leben. Und ich bin einer von 20. So schreiben jetzt alle herausgeworfenen Juden ihre Autobiografie. Und ich bin einer von 20.000. 21. Januar. Neulich auf dem Perron der Tram. Ich sehe durch das Fenster, wie innen ein jüngerer Mann in einem Heft liest. Dem Aussehen nach könnte er PG sein, mit Hakenkreuz am Mantel. Das Heft halte ich für ein Orderbuch. Ich entziffere, what is that? That is, ich weiß sofort, der Mann ist Jude und wartet auf seinen Quotenaufruf. 12. Februar, Mittwochnachmittag. Seit gestern vor Frühlingswetter. Eva ist so sehr verfallen, abgemagert, gealtert. Und dabei liebe ich sie, während meine eigene Physis verfällt, immer leidenschaftlicher. D'amour, sagen die Franzosen. Hoffnungsfreudig, obwohl Katastrophe droht. Anzeige wegen nicht verdunkelten Zimmers. Ich pflege übertäglich gegen 16:30 vom Einkauf zu kommen. Auspacken, Kohlen schleppen, ein Blick in die Zeitung, verdunkeln. Weggehen zum Abendessen. Im Monopol so schlechter Fraß, dass Eva ihn stehen ließ. Ich wollte ihr Ersatz auf dem Bahnhof schaffen, auch nichts. So kam ich sehr verstimmt und abgelenkt zurück, eilte gleich in die Küche, um Tee zu machen. Gegen den Nachthimmel ist bei eingeschaltetem Licht keineswegs zu erkennen, ob die Läden geschlossen sind. Als der Schutzmann um 9 klingelte, waren wir ahnungslos. Der Mann war höflich und mitleidig. Er müsse Anzeige machen, da Nachbarn den Lichtschein gemeldet hätten. Gestern erzählte Frau Voss von einem Fall, in dem jemand nur 12 Mark gezahlt habe. Freilich war der jemand arische Generalswitwe, und ich habe das J auf dem Pass. 25. Februar, Dienstagabend. Vorgestern Rede des Duce, gestern Rede des Führers. Wir kamen ins Monopol, als Hitler mit seiner verfolgungswahnsinnig schreienden Stimme die letzten Sätze ins Radio tobte. Wir gingen hinaus und warteten draußen, bis er und das Horst-Wessel-Lied zu Ende waren. 1. März, Sonnabendabend. Morgens weigerte sich das Milchmädchen heraufzukommen. Sie darf nicht mehr in Judenhäuser liefern. Mittags auf der Bank waren vom Ruhegeldamt 178 Mark eingegangen, statt der 409 Mark. Danach erklärte der Fleischer, von jetzt ab weniger geben zu müssen, weil er so schlecht beliefert werde. Abends wollten wir uns im Pschorrbräu restaurieren und fanden nichts Essbares ohne Fleischmarken, gingen zum Monopol und fanden nur Kohlrüben, gingen zum Bahnhof und fanden gar nichts, gingen wieder ins Monopol und aßen die Kohlrüben. Sobald wir zu Hause waren, kam Polizeikontrolle. Ein Tag aus meinem Leben im Dritten Reich. 14. März abends. Wegen des Nichtverdunkelns befürchtete ich eine hohe Geldstrafe. Als nichts erfolgte, glaubte ich, nicht angezeigt worden zu sein. Heute früh, Zustellung einer Haftstrafe von 8 Tagen, binnen 14 Tagen anzutreten. 16. April. Zur Lage, Serbien, Griechenland vernichtet, englische Expeditionskurs im Abtransport, ägyptische Grenze überschritten, Türkei still, Russland still. 3. Juni, Dienstag nach Pfingsten. Als ich heute Speichermiete zahlte, begrüßte mich einer der Möbelträger vom vorigen Jahr sehr und sprach mir Mut zu. Es kommt besser, der Krieg geht gut für uns aus. Wie meinen Sie für uns? Nun, nicht für die Nazis. 14. Juni, Sonnabend. Haft von vollen 8 Tagen am 23. Juni anzutreten. Von vollen 8 Tagen am 23. Juni anzutreten. Lektüre und Bleistiftschreiben soll gestattet sein. Juni, Sonntagnachmittag. Das Schlimmste, das herankommen lassen, ist nun fast vorüber. Morgen. Heute gewaltigste Ablenkung, Russland. Ich ging zu Dr. Friedheim hinunter, der mir für die Gefangenschaft Dichtung und Wahrheit lieh. Der Mann, Antidemokrat, Monarchist, sonst sehr nett. Glaubt an Hitlers Untergang. Inzwischen ging nebenan das Radio. Eva erfasste um 12:30 Goebbels Rede. Wir fuhren in die Stadt, aßen bei Pschorr einen Stamm. Die Rede lag schon im Extrablatt gedruckt vor. Eine gebückte, halbblinde Dame reichte sie uns und sagte, unser Führer, das alles hat er allein tragen müssen, um sein Volk nicht zu beunruhigen. Abends allgemeine Volksvergnügtheit. Stimmung, siegreich wollen wir Frankreich schlagen, Russland und die ganze Welt. 23. Juni bis 1. Juli 1941. Zelle 89. Im Juni kam eine langschwebende Polizeistrafe zur Vollstreckung. Ich hatte geglaubt, es würde wieder etwas Halbes werden, wie die meisten meiner Erlebnisse, aber es wurde etwas grauenhaft Ganzes. Ich nahm mir fest vor, das Ganze als Bereicherung meines Curriculums hinzunehmen. Haft war nicht Gefängnis, die Polizei kannte nicht die Härten der Gestapo und mit Lektüre und Schreiben würde die Zeit vorübergehen. Von Dr. Friedhelm lieh ich mir die autobiografischen Bände Goethes. Aus meiner winzigen Handbibliothek nahm ich die Geschichte der deutschen Philosophie im 20. Jahrhundert mit. Und da mir der Ausbruch des Krieges mit Russland noch mächtigen Aufschwung verlieh, so ging ich am Montag in sehr leidlicher Verfassung aus dem Haus. Die mutige Stimmung hielt auch noch in dem Zimmer 197 an. Der Beamte war höflich, fast komisch höflich. Dann las er mir ein Protokoll vor. Strafantritt Montag 11.30 Uhr, Entlassung Dienstag 1. Juli 11.30 Uhr. Und legte es in einen Umschlag, auf dem mit Riesenbuchstaben Haft stand. beim Anblick dieser Mappe zum ersten Mal leichte Übelkeit. Wir gingen hinunter, links war eine große Eisentür mit der Aufschrift Polizeigefängnis. Der Beamte führte mich hinein, ging gleich wieder, das Tor wurde hinter ihm verschlossen, und nun war ich in einer veränderten Welt. Einen Augenblick lang dachte ich, Kino. Eine riesige Halle, Glasdach, 6 Galerien mit Geländern aus Stahlstangen, aber hinter all der lichten Durchsichtigkeit die gleichförmigen Reihen dunkler Stellen, die klinkenlosen Zellentüren. Dann stand ich in einer Garderobe vor einem jungen Polizisten. Binden Sie die Krawatte ab, knöpfen Sie die Hosenträger los, schneller. Ehe Sie den Schlips wegmachen, bin ich ganz ausgezogen. Jetzt erst wusste ich, dass ich nicht nur Zuschauer eines Filmstücks war. Wie soll ich die Hose festhalten? Mit den Händen. Nachthemd und Zahnbürste können Sie behalten. Bücher und Brille bleiben hier. Aber mir ist gesagt worden, fragen Sie am Schalter. Der Mann am Schalter machte eine Bewegung mit dem Ellbogen und schrie, Scher dich davon! Jemand drückte mir einen Zettel in die Hand, darauf stand Zelle 89 und sagte, 3 Treppen, los! Oben wurde eine der dunklen Türen geöffnet, hinter mir das Doppelgeräusch des umgedrehten Schlüssels und eines schweren Überwurfhakens. Dann überwältigte mich die triviale Erkenntnis, dass wir gar nichts wissen außerhalb des unmittelbar selbst erlebten. Wie konnte ich vorher wissen, was Gefangenschaft, was eine Zelle ist? In den Übersetzungen amerikanischer Romane pflegt bei Telegrammen zwischen Satz und Satz das ausgeschriebene Wort Stopp zu stehen. So stand zwischen all meinen Gedanken wieder und wieder die zähe Zeit. Um exakt zu sein, dieses Stoppzeichen setzte erst bei Stunde 186 ein, denn da fand ich eine Möglichkeit, meine Hose so übereinander zu knöpfen, dass sie in den Hüften hielt. Was hilft alles Philosophieren über die Unantastbarkeit der inneren Ehre? Das Elend der rutschenden, nachher der zusammengewürgten Hose habe ich als äußerste Erniedrigung empfunden. Und den Kragen habe ich auch bei schwerer Hitze nicht abgelegt, weil ich nicht zu den Herren ohne Kragen gehören wollte, denen bei Schramm in Wilmersdorf das Tanzen untersagt war. Ich kam aus dem Schock der zufallenden Tür zu mir. Durch ein regelmäßiges Hämmergeräusch über mir, tapp, tapp, tapp, tapp. Sofort registrierte ich, der Gefangene über mir misst seine Zelle aus. Ich hing mich in den Rhythmus ein, 4 Schritte von der Tür bis unter das hohe Klappfenster, in der Breite nur 3 Schritte. Ich musste dieser Vorstellung der Leere entkommen. Die Zelle war ja mein Zimmer. Ich musste es nur in allen Einzelheiten studieren. Links hatte ich das Bett. Aufgeklappt hing es an der Wand wie eine Fledermaus, der Petsack, die Wolldecke, das Keilkissen mit den Buchstaben PPD, Polizeipräsident Dresden. Rechts gegenüber ein winziger Klapptisch, eine winzige Bank. Vor dem Tisch ein kleines Regal, darauf ein Wasserkrug, eine Waschschüssel, ein Irdener Becher, ein halbes Stück Kriegsseife, ein Löffel. Hinter dem Bänkchen, 2 Meter vom Esstisch entfernt, ein Klosett. Dies war die einzige Abweichung von dem bekannten Zellenbild. Freilich merkte ich bald auch dem WC gegenüber meine Gefangenschaft. Die Spülung konnte nur von außen betätigt werden und sie wurde es morgens und abends. Dazwischen lag der warme Sommertag, die Sommernacht und das Klappfenster war nur mit seiner oberen Hälfte geöffnet. Was gab es noch zu sehen? In die Wand war sehr schief und ungeschickt ein Hakenkreuz gekratzt, in den Tisch sehr regelmäßig und geschickt ein Sowjetstern gegraben. Und über dem Tisch auf einem Pappkarton die Hausordnung. Ich konnte sie ohne Brille nicht entziffern. Oder doch, sie ließ sich ja abnehmen. Ich konnte mir Zeit lassen. Wenn es lange dauerte, umso besser. Ich bewegte mich mit dem Blatt hin und her, jeden Satz gewissermaßen durch genaues Überdenken streckend. Der erste lautete, den Gefangenen ist die Anwendung des deutschen Grußes untersagt. Dann folgte das Tagesprogramm. Dann, bei Bewegung im Freien ist jede Unterhaltung verboten. Tröstlich, ich würde im Freien bewegt werden. Dann, Anträge sind durch die Aufseher zu stellen. Tröstlich, ich würde beantragen, dass man mir Brille und Buch freigebe. Beide Hoffnungen haben mich enttäuscht, aber doch ein Weilchen vorgehalten. Den Schluss der Hausordnung bildeten angedrohte Strafen. Bei Widerstand, Flucht oder Selbstmordversuch erfolge Knebelung oder Gebrauch der Waffe. Ich überlegte, wie man in einer solchen Zelle Selbstmord verüben könnte. Erst erschien es mir unmöglich, danach ein Kinderspiel. Gleich darauf hörte ich laute Schritte, dann wurde bei mir geöffnet und jemand rief: Kaffeepott! Zwei Leute gingen vorbei, der eine streckte mir Brotschnitten hin, ein dritter goss mir etwas in den braunen Becher. Die Tür flog wieder zu. Die dreimalige Fütterung, die sich immer in der gleichen Weise vollzog, wurde mein Tageszeitmesser. Abends und nachts hörte ich die Schläge der nahen Kreuzkirche. Der Kaffeepott war zugleich das Trinkglas und der Becher zum Zähneputzen. Ein alter Blechlöffel bildete das einzige Besteck. Doch die der Fütterung anhaftende Primitivität und Ekelhaftigkeit bereiteten mir keine dauernde Tortur. Ich hätte es schon am zweiten Tag nicht mehr gemerkt, wäre nicht das Spaltöffnen gewesen und das Zuschlagen der Tür, das mir immer wieder Gefangenschaft einhämmerte. Ein sehr alter Witz des Dritten Reiches tröstete mich ernsthaft. Fragebogen des Vierten Reiches: Wann haben Sie unter der vorigen Regierung gefangen gesessen? Wenn nicht, warum? Es ist ehrenhaft, jetzt gefangen zu sein. Ich bin nicht wegen meiner Verdunklungssünde in Haft, sondern als Jude im Gefängnis. Ich predigte es mir immer wieder und ein bisschen half es auch. Am Montag nach dem Essen, als die erste Nacht für mich begonnen hatte, stieg bis dahin zurückgedrängte Verzweiflung hoch. Jetzt war ich schon eine Endlosigkeit hier. Das lässt sich nicht beschreiben. Womit denn? Wiedergeben kann man, was geschehen ist, das kleinste Ereignis, den kleinsten Gedanken. Aber die Endlosigkeit besteht in dem, was dazwischen liegt. In dem bloßen Gefühl des Käfigs, in dem Nichts der vier Schritte zum Fenster und der vier Schritte zur Tür, in der bewussten Abgestorbenheit. André Chernier und Paul Verlaine haben im Gefängnis die schönsten Verse geschrieben. Ich bin kein Dichter. Es ist 30 Jahre her, dass ich geglaubt habe, einer zu sein. Was sonst noch? Kurz vor Kriegsausbruch ist ein Brief Hans Meyerhofs zu uns gedrungen. Während Hitlers Italienbesuch hat er 18 Tage in Schutzhaft gesessen. Wie viele Lieder habe ich in meiner Einzelzelle gesungen? Dazu bin ich zu unmusikalisch. Bei den wenigen Melodien, die ich kenne, entgleise ich nach den ersten paar Takten. Ich habe auch von Leuten gelesen, die Schach mit sich selber spielen, ohne Schachbrett. Dazu fehlt mir die Raumvorstellung. Draußen flirrte etwas. Ich wusste gleich, der Deckel des Gucklochs war beiseite geschoben worden. Eine Stimme, mehr väterlich als befehlend, rief: Schlafen gehen! Es war ganz hell. Es könnte höchstens 8 Uhr sein. Aber vielleicht ließ das Nichtsgefühl im Liegen nach. Ich schlief sofort ein. Ich wachte auf und es war hell. Ich dachte, früher Morgen, die erste Nacht liegt hinter dir. Jetzt schlug die Uhr der Kreuzkirche. Erst die 4 Schläge des Voll, dann noch 9, mehr nicht. Als ich mit dem Zählen fertig war, sah ich mich unvermittelt in dem Zimmer in der Alvenslebenstraße, das ich 1910 bewohnt hatte. Dann das brennende Jucken an Schulter und Arm, das ich seit damals nicht wieder gespürt hatte. Wanzen. Nicht Mücke, nicht Laus, nicht Floh. Ich suchte und fand nichts. Ich kratzte mich Gott ergeben und schlief wieder ein. Neues Aufwachen, jetzt war es wenigstens dunkel. Das Motorgeräusch mehrerer Räder und eines Wagens. Nachher Stimmen im Haus und Öffnen und Schließen von Zellen. Es wurden neue Gefangene eingeliefert. Am Dienstagmorgen fühlte ich mich besser als den Abend zuvor. Nun waren doch fast 18 Stunden abgebüßt. Vor allen Dingen musste ich mich freimachen von der Besessenheit des Stundenzählens und den Tag angehen wie einen normalen Tag. Mir fiel ein, wie ich meiner Frau ganze Aufsätze in die Maschine diktiert hatte. Ich würde diese ganze Gefängnisaffäre diktieren. Ich begann mit halblauter Stimme. Im Juni kam meine langschwebende Polizeistrafe zur Vollstreckung. Über diesen ersten Satz bin ich im Diktat nie herausgekommen, obwohl ich zu verschiedenen Zeiten wohl 20-mal ansetzte. Ging es nicht mit dem fiktiven Diktat, so wollte ich meine geistigen Bestände durchgehen. Woran arbeite ich? Mein 18. Jahrhundert, das ist mir vor 4 Jahren aus der Hand gerissen worden, durch die Bibliothekssperre. Danach kam das Curriculum. Jetzt sind fast 2 Bände gefüllt, ich nähere mich dem Jahre 1919. Und endlich ist das dritte Opus da, halb noch ein Plan, halb noch im Werden. Die Sprache des Dritten Reiches ist immer um mich und lässt mich keinen Augenblick los. Verankern ist das charakteristische Schlagwort der Weimaraner. Sie wollen Festigkeit, Ruhe, Hafen. Auf der anderen Seite tobt der Expressionismus. Unruh heiß ich wie das Rädchen an der Uhr, schreibt Fritz von Unruh. Verankern und Unruhe, das sind die beiden Ausgangspunkte, das ist der Doppelkeim, aus dem sich alles andere entwickelt. Aus dem Bedürfnis des Verankerns erwächst die Sprache der Disziplin, der Übergriff des Militärischen auf buchstäblich alle Lebensgebiete. Von hier aus wäre Anknüpfung zur Sparte Unruhe gegeben. Nein, noch nicht. Verankern als Traditionswille wird nächster Abschnitt. Grundschlagwort Blut und Boden. Engstes Verhältnis zur deutschen Romantik. Die Unterscheidung zwischen deutscher und teutscher Romantik ausbauen. Die LTI ist von der Teutschen tyrannisch regiert, aber so, dass sie in allen Einzelheiten verwertet und von der Teutschen verseucht wird. Dann Übergang zur Sparte Unruh und Expressionismus. Feindschaft gegen die Vernunft, Überbetonung des Handelns. Die fremden Vorbilder der LTI, eingestandenermaßen der italienische Faschismus. Aber hinter ihm steht der bekämpfte Bolschewismus. Kaffeepott. Es war 11.30 Uhr. Ich setzte mich triumphierend an den Tisch. Ein ganzer Gefängnistag war vorüber. Eva hat recht. Ich muss die Erfahrung dieser Gefangenschaft für das Curriculum machen. Aber nun habe ich sie gemacht, wohl 30 Stunden lang. Bleiben noch 162. Da war ich wieder beim Bewusstsein meiner Zelle angelangt, beim Käfiggefühl. Die Qual der vier Schritte in halber Betäubung begann wieder. Dann fiel etwas von außen herein. Radiosprechen, Trommelwirbel und Fanfaren. Eine Sondermeldung, irgendein sehr großer Erfolg. Mit einem Male war die Angst da, der Endsieg könne doch Hitler gehören. Ich machte mir all die Gegeneinwände, nichts half. Oder eigentlich half es doch, über die Zeit hinweg. Ich pendelte mich todmüde für und wider Hitlers Sieg, schlief ein. Am Donnerstag war nichts als Zerschlagenheit vorhanden. Im Wasser der Waschschüssel hatte ich mein Gesicht sehen können, wahrhaftig ein Sträfling. Ich, der Professor, der Senator, der Staatskommissar, der im Brockhaus verzeichnete. Deine Ehre ist von außen nicht zu verletzen? Gerede. Es geht ihr nicht anders als meinem unrasierten Gesicht. Zu ungewohnter Zeit wurde die Zellentür geöffnet. Kommen Sie heraus. Draußen, ziemlich weit entfernt, auf dem Schmalsteg der Galerie, stand meine Frau. Sie sah sehr fein aus in der unbefangenen, stolzen Haltung, die sie niemals verlässt. Ich hätte mich freuen müssen. Stattdessen entsetzte ich mich nur. »Wo kommst du her?« fragte ich im Herantreten. »Ich kann dir in nichts behilflich sein. Ich bin hilflos.« Und leiser, »Man hat mir die Brille weggenommen.« Meine Frau sagte vollkommen ruhig, »Es handle sich um die Lebensmittelkarten. Die Gemeinde liefere sie nicht aus. Ich hätte nun Auskunft geben müssen. Ich hätte...« Erst in meiner Zelle fiel mir ein, was ich hätte sagen müssen. Und vor allem, was ich nicht hätte sagen müssen. Aber ich sagte nur immer wieder, ich sei hilflos und es sei mir unlieb, sie hier zu sehen und ich könne ihr gar nicht helfen. Da wurde mir übel, übel und Angst. »Also bis Dienstag«, sagte ich, küsste sie auf den Handschuh und lief in die Zelle zurück. Warum hatte ich nicht sachlich die nötigen Angaben gemacht? Warum hatte ich sie mit meinem Zustand beschwert? Am kommenden Sonntag würden wir 37 Jahre zusammen sein. Es würde wahrhaftig unser erster getrennt verbrachter Hochzeitstag sein. Er ist uns unter allen Feiertagen der eigentliche Festtag gewesen. Er hat mich immer mit größter Dankbarkeit gegen Eva erfüllt, aber auch mit einigem Stolz. Immer habe ich mich für den allergetreuesten Liebenden, für den allersorglichsten Ehemann gehalten. Was bleibt von dieser Gloriole, wenn ich mein Leben nachprüfe? Ein Satz der armen Sonja Lerch fiel mir ein. Er und ich, wir arbeiten nicht gemeinsam. Beim Arbeiten ist immer einer Hauptsatz und der andere Nebensatz. Ich hatte es all die Jahre mit Selbstverständlichkeit hingenommen, dass mein Schreiben das Hauptfach bildete. Ich hatte Evas Musizieren mit Selbstverständlichkeit als ein angenehmes Nebenbei empfunden. Wie stand es mit meiner Liebe, als dein musikalisches Bedürfnis selbstständiger Hauptsatz sein wollte? Und als dich dann Krankheit und Unfall aus deinem Beruf warfen? Wie stand es um mein Mitleiden? Gewiss, es war groß. Aber dachte ich nicht manchmal an unsere Anfangszeit zurück, wo wir an einem einzigen Hauptsatz genug hatten? Ich wachte mit einem schlimmeren Druck auf der Seele auf als den Tag zuvor. Aber dann kam gänzlich unvermutet der Trost. Hinter dem Kaffeepottträger stand als Schließer derselbe Beamte, der mir neulich das »Scher dich« zugeschrien. Sie waren Professor an der TH? Weshalb sitzen Sie? Verdunklung. Da haben Sie wohl vorher ein halbes Dutzend Mal Strafe zahlen müssen. Nein, nie. Es war das erste Mal. Ach, dann sind Sie nicht Arier? Er sah beinahe betrübt aus. Ich nutzte spontan meine Chance. Wenn ich nur Bleistift und ein bisschen Papier hätte. Sie sollen doch über Ihre Sünden nachdenken, sagte er lachend. Dann holte er ein Bleistiftchen aus der Tasche hervor. Im gleichen Augenblick war meine Welt verändert. Alles war wieder lichter, ja fast schon Licht geworden. Nur noch 4 Tage. Ein paar Stichworte brachte ich auch ohne Brille aufs Papier. Da ließ sich vieles festhalten. Da waren doch die Spiele der Leipziger Zeit, das Wortebilden aus einem Grundwort, die geografischen Namen. Den ganzen Vormittag brauchte ich den Bleistift gar nicht anzuwenden. Das bloße Plänemachen füllte mich aus. Erst am Nachmittag holte ich den Bleistift hervor. Meine erste Notiz lautete: An meinem Bleistift klettere ich aus der Hölle zur Erde zurück. Nachher beschränkte ich mich auf Einzelworte. Im Zurückdenken kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, ob ich rascher durch die zweite Hälfte meiner Haft kam als durch die erste. Aus der Hölle war ich wohl an meinem Bleistift hochgeklettert, aber nicht bis zur richtigen Erde, nur bis zum Limbo. Endlich war der Dienstag da. Und dann endlich das Auf des Hakens, das Zurück des Schlosses. Ich werde nie wieder gefühllos hinter Schloss und Riegel sagen. Von diesem Augenblick an war alles wieder Kino. Wie ich Hosenträger und Krawatte zurückerhielt, wie ich auf derselben Bank saß wie vor 8 Tagen, während ich auf den Entlassungsschein wartete. Neben mir saßen 2 bitterlich weinende Jungen. »Was habt ihr, Polacken, denn?« fragte ein Beamter. Sie taten mir leid. »Wirklich?« Ich erhielt meinen Schein, die Außentür öffnete sich, die Polenjungen waren vergessen. Die Straße lag im Sonnenschein, drüben stand meine Frau. 9. Juli, neueste Judenbestimmung, sie dürfen die beliebten Elbdampfer nicht benutzen. Gegen Abend, USA besetzen Island. 27. Juli, Sonntag. Neue Bestimmungen über Einwanderung in USA. Unser Affidavit damit hinfällig. Uns sehr recht. Alles Schwanken hat nun ein Ende. 10. August, Sonntag. Rauchsperre für Juden. 2. September, Dienstagvormittag. Die Stimmung bei mir und im Judenhaus wechselt täglich, fast stündlich. England hat Iran besetzt, hoch. Geht die Türkei mit Deutschland? Tief. Man zählt, wie viele Leute in den Geschäften Heil Hitler, wie viele Guten Tag sagen. Beim Bäcker sagten 5 Frauen Guten Tag, 2 Heil Hitler, hoch. Beim Oelsner sagten alle Heil Hitler, tief. Gestern Käthchen Sarah beglückt, eine NSV-Schwester an der Tramhaltestelle. Die Russen haben das Dnjepr-Kraftwerk gesprengt. Tausende von Deutschen sind ersoffen. Der Krieg ist verloren. Ich kenne die Stimmung, ich komme herum. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Auf Wiedersehen. Eine NSV-Schwester. Hoch. 8. September, Montagvormittag. Heute Morgen brachte Frau Kreidel, aufgelöst und blass, die Nachricht, im Reichsverordnungsblatt stehe die Einführung der gelben Judenbinde. 15. September, Montag. Die Judenbinde als Davidstern wahr geworden. Dazu das Verbot, das Weichbild der Stadt zu verlassen. 18. September, Donnerstagabend. Der Judenstern schwarz auf gelbem Stoff, darin mit hebräisierenden Buchstaben Jude, auf der linken Brust zu tragen, Handteller groß, gegen 10 Pfennig uns gestern ausgefolgt, von morgen ab zu tragen. Eva wird alles besorgen, übernehmen. Ich will nur im Schutz der Dunkelheit ein bisschen Luft schöpfen. Heute unser letztes gemeinsames bei Tage draußen sein. Nach Loschwitz über die Hängebrücke, von dort bis zum Waldschloss. Diesen Weg sind wir in 21 Jahren nie gegangen. Die Elbe sehr angefüllt, breit, still und stark strömend. Viel Nebeldunst, die Parkgärten herbstlich in Blätterfall und Blumen. Eine erste Kastanie fiel uns platzend zu Füßen. 19. September. Frau Voss hat ihn schon aufgenäht, will den Mantel darüber zurückschlagen. Erlaubt? Ich werfe mir Feigheit vor. Eva hat sich gestern auf Pflasterweg den Fuß ermüdet und soll nun jetzt auf Stadteinkauf und hinterher kochen. Warum? Weil ich mich schäme. Wovor? Ich will von Montag an wieder auf Einkauf. 22. September, Montag. Lissi Meyerhof schreibt aus Berlin, wir sollten zuversichtlich sein. Arische Freunde sagten ihr, wir seien beim letzten Akt. Dass es der fünfte ist, glaube ich auch. Aber etliche Stücke in der Weltliteratur haben 6 Akte. Der Brombeertee, den Eva trinkt, wird jetzt von mir in der Pfeife geraucht. 23. September, Dienstag. Herbstanfang bei starkem Nebel, könnte tiefer Oktober sein. Ich fuhr gestern wirklich auf dem Vorderperron mitten durch die Stadt und kaufte ein. Nirgends eine Kränkung, aber das qualvollste, bitterste Gefühl. 4. Oktober. Gestern bei John Neumanns in der Winkelmannstraße. Gute Erfahrungen mit dem Stern. Nur ein Kind von früheren Bekannten voller Angst fortgelaufen. Ein Jude. Die Mutter sich entsetzt entschuldigend. Zu Hause habe es das nicht gehört, wahrscheinlich im Kindergarten. Ich selber erlebte beim Einkauf dies. Ältere Frau vom Handwagen verkaufend. Kann ich von den Rettichen haben? Aber natürlich. Ich werfe einen sehnsüchtigen Blick auf die verbotene Mangelware Tomaten. Die sind wohl nicht frei. Ich gebe ihnen was, ich weiß, wie es ist. Macht ein Pfund zurecht, greift dann unter ihren Wagen, holt eine Handvoll der ganz seltenen Zwiebeln hervor. Halten Sie Ihre Mappe auf. 9. Oktober, Donnerstagabend. 60 Jahre. Ich habe nie so recht geglaubt, den Tag zu erleben, seit Berthold und Walli es nur auf 59 gebracht. In normalen Zeiten wären mir Ehrungen zuteil geworden. Und gerade heute ist die Zeitung ein einziges Triumphgeschrei. Nerven behalten, Nerven behalten. Hauptquartier, 16. Oktober. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Im Osten wird schon an mehreren Stellen um die etwa 100 Kilometer vor Moskau verlaufende äußere Verteidigungslinie der sowjetischen Hauptstadt gekämpft. 25. Oktober, Sonnabend. Immer erschütterndere Nachrichten über Judenverschickungen nach Polen. Sie müssen fast buchstäblich nackt hinaus. Und wann wird Dresden betroffen? 27. Oktober, Montag. Briefe von Trude Scherk und Annie Klemperer, da ich Gretes halber anfragte. Annie sieht all das Elend und doch schreibt sie, welches Glück, dass die Russen nicht hereingekommen sind, sonst wäre es mit unserem Leben und aller Kultur zu Ende gewesen. Wie kann ich noch über die Dummheit des Volkes klagen, wenn meine Schwägerin sich ebenso dumm machen lässt? 1. November. Am Chemnitzer Platz eine Riege Pimpfe. Ey Jude, ey Jude! Sie laufen johlend auf das Milchgeschäft zu, in das ich eintrete. Ich höre sie rufen und lachen. Als ich herauskomme, stehen sie in Reih und Glied. Ich sehe ihren Führer ruhig an. Es fällt kein Wort. 9. November. Die Verschickungen nach Polen nehmen ihren Fortgang. In Berlin beging der Onkel Frau Neumanns mit seiner Frau Selbstmord, als sie abtransportiert werden sollten. Er möchte lieber tot sein und seine Frau tot wissen, sagte mir Neumann, ehe er sie verlaust beim Aufbau von Minsk sehe. Frau Neumann in Tränen, wir besprachen gerade, wo man sich Veronal beschaffen könnte. Ich rüttelte an ihnen mit so schönen Worten, dass ich selber davon ganz erbaut war. 5:05, Minsk aufzubauen könne nicht uninteressant sein, etc. Ich schrieb neulich an Lissi Meyerhof, es gebe 3 Arten von Predigern, solche, die nicht glauben und heucheln, solche, die wirklich glauben und solche, die glauben, während sie sprechen und die sprechen, um sich das Vergnügen des Glaubens zu bereiten. Ich gehöre zur dritten Sorte. 22. Dezember, Montag. Gestern Nachmittag ein Herr Seligsohn, geborener Russe und Talmudjude, dann in Deutschland Freiwilliger, verwundet, dann sozialdemokratischer Journalist, Buchhändler, Parteibeamter. Von der jetzigen Regierung schwer misshandelt. Mich hält er für ganz und doppelt verwirrt, ins Bürgerliche und ins Deutsche. Ich werde, sagt er, ein ganz armer und bedauernswerter Jud sein, wenn ich im polnischen oder russischen Ghetto sitze. 25. Dezember, mittags. Ein Ende scheint nun abzusehen. In der Frankfurter Zeitung heißt es, die Lage im Osten sei ernst, in Afrika sehr ernst. Eva hatte ein Bäumchen besorgt. 2. Weihnacht im Judenhaus. Armseliger und zuversichtlicher als die erste. Ich bekam von Eva gefütterte Handschuhe und hatte nichts für sie. Sie soll heute Mittag im Restaurant Karpfen essen, wenn es noch welche gibt. 31. Dezember, Mittwoch. Resümee. Das ganze Jahr über wie gefangen. Schwerster Schlag, der Judenstern. Silvester feierten wir unten bei Kreidels. Ich hielt eine ernsthafte kleine Rede, so ernsthaft, dass mir beim Anstoßen die Hand flog. Dass es unser grausigstes Jahr war, grausig durch ständige Bedrohtheit, durch Evakuierungen, Morde, dass es aber am Schluss Zuversicht brachte. Ich gab als Adhortatio die letzten schweren 5 Minuten die Nase hoch. Achtung, Achtung! Im Zuge der Fahndungen nach den Mördern des SS-Obergruppenführers Heydrich wurden einwandfreie Hinweise dafür gefunden, dass die Bevölkerung der Ortschaft Lidice bei Gladno. Dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Auf und auf, Zahn um Zahn! 1942. Januar, Montag. Es war ein solcher Schock, dass ich erst heute zur Notiz fähig bin. Donnerstagnachmittag, ich komme vom Einkauf am Chemnitzer Platz im Kopf der 16, Gedränge der Einsteigenden. Kurz vor dem Bahnhof dreht sich ein junger Mann nach mir um, ganz gut geschnittenes Gesicht, kalte, graue Augen und sagt leise, nächste Haltestelle aussteigen. Ich, ganz mechanisch, da ich ja dort die Bahn wechsle. Ja. Erst im Aussteigen fällt mir das Merkwürdige auf. Ich warte auf die 14. Da steht er schon neben mir. Sie kommen mit mir. Ich fragte erst gar nicht nach seinem Ausweis. Dem Bahnhof gegenüber zwischen den Hotels ein großes Bürogebäude. Das also das Haus der Gestapo. Mein Hundefänger zu einem Kameraden, der ihm entgegenkommt. Der latscht in der Verkehrszeit in der elektrischen rum. Ich will ihn flöhen. Zu mir ohne Schreien. Sie warten hier. Ich stand ein paar Minuten. Jemand brüllte. Umkehren! Von diesem Gesicht zur Wand hatte ich schon gehört. Oben ein sehr großer Büroraum. Meine Brieftasche, meine Mappe werden durchgesehen. Was tun Sie? Ich schreibe ein Buch. Das können Sie ja doch nie veröffentlichen. In dem erschien ein anderer Polizeimann. Nimm deinen Mist vom Tisch. Setz den Hut auf. Das ist doch bei euch so. Ich bin Protestant. Was bist du? Getäuft? Das ist doch bloß getarnt. Bist du beschnitten? Wie alt? Was, erst 60? Mensch, musst du in deine Gesundheit hineingewütet haben. Was war das für eine Bewegung mit deinen Pfoten? Du hast doch eben was gemaust. Pack die Mappe aus. Ich musste noch einmal alles öffnen. Ein Brot, eine Flasche Milch. Gute Milch. Aber nein, Magermilch. Gute Milch. Aber es ist doch Magermilch. 3 Stückchen Kuchen. Sieht gut aus. Ein 1/2 Pfund Brombeertee. Wozu so viel auf einmal? Das kannst du doch täglich kaufen. Wer wird nun den Krieg gewinnen? Wir oder ihr? Wie meinen Sie das? Nur, ihr betet doch täglich um unsere Niederlage. Das ist doch der jüdische Krieg. Adolf Hitler hat's gesagt. Pathetisch schreiend. Und was Adolf Hitler sagt, ist auch so. Du lässt dich hier nicht mehr in der elektrischen sehen. Du kannst zu Fuß laufen. Und wenn wir dich noch einmal hier treffen, fliegst du heraus. Du weißt schon wohin. Verstanden? Ich sagte bloß, ja. Der Duzer ging. Der Hundefänger kam mit bis an die Treppe und sagte als Schlusswort, »Und wenn Sie nicht so alt und klapprig wären, würden Sie in Arbeit gesteckt.« Ich ging ganz langsam nach Hause. 17., 18., 19. Januar. Nach 8 oder 9 Uhr abends zu Hause sein, Kontrolle. Aus dem eigenen Haus vertrieben. Radioverbot, Telefonverbot. Seit vorgestern Mittag schwere Aufregung. Evakuierung hiesiger Juden am kommenden Mittwoch. Ausgenommen, wer über 65... wer das EK1 besitzt, wer in Mischehe, auch Kinderloser, lebt. Punkt 3 schützt mich. Wie lange? Im Ganzen gehen am Mittwoch 250 Leute von hier fort. Unter ihnen Paul Kreidel. Unter ihnen auch eine Frau mit 3 kleinen Kindern, das jüngste 2 Monate alt. Zwischen Paul Kreidel und mir heftige Debatte. Er war für weitgehende Versöhnung nach dem Umschwung, für christlichen Verzicht auf Rache. Ich hingegen für Augen um Auge, Zähne um Zahn. 6. Februar, Freitagabend. Theater, Kino, Konzert, Museumsverbot. Bei der Seifenkarte fällt für Juden die Rasierseife fort. Will man den mittelalterlichen Judenbart zwangsweise wieder einführen? 8. Februar, Sonntag. Verbot, Zeitschriften zu abonnieren oder zu kaufen. Seit gestern besonders deprimiert. Eva erschöpft vom Vormittagsweg in Frost, Schnee und Glätte. So war ich allein bei Neumanns. Die ganze Zeit wurde von der Haussuchung bei ihnen gesprochen. Rollkommando von 8 Mann. Gemeinste Beschimpfungen, Stöße, Schläge. 13. Februar, Freitagabend. Verbot zu fahren. Dreiphasig. A. Autobusse verboten. Um 6 kam ein Bote der jüdischen Gemeinde. Ich hätte morgen früh 8 Uhr in Recknitz zum Schneeschippen anzutreten. Das ist genau die Arbeit, bei der mein Herz nach 5 Minuten streikt. Oder krank ist. Natürlich auch Verbot der Autodroschke. 15. Februar, Sonntagvormittag. Verbot, Mangelware zu kaufen. Verbot, Zigarren zu kaufen oder irgendwelche Rauchstoffe. Gestern nach 7 bei Dämmerung mit Dr. Friedheim fort. In der Einfahrt des Hauses sammelte sich eine jämmerliche Gruppe. Ein Bruch ohne Bruchband, ein Lahmer, ein Verwachsener. Ich mit 60 buchstäblich der Jüngste. Man lud Schaufeln und Stoßeisen auf und marschierte zum Einnehmerhäuschen. Hier merkte ich beim Schaufeln das Herz. Wir marschierten dann bis dicht an das Rittergut Nötnitz. Es wehte furchtbar, bisweilen hatte man Schneesturm. Die Schmerzen hatten rasch aufgehört, ich hielt merkwürdig gut durch. Ich schloss mich einem neben mir arbeitenden Arzt an, Dr. Magnus. Er fragte nach meinen Beschwerden. Schmerzen in der Brust bis ins linke Handgelenk hinunter. Typisch anginöse Beschwerden. Übrigens wisse man beim Herzen nie, wie es reagiere. Vielleicht täte mir die viele frische Luft gerade gut. 16. Februar, Montagabend. Verbot, Blumen zu kaufen. Entziehung der Milchkarte. Verbot, zum Barbier zu gehen. Schneeschippen Nummer 2. Von früh 7:30 bis 6:30 im Freien. Ein grauhaariger Spitzbart in Uniform, Straßenaufseher, nicht nur sehr human, sondern deutlichst betont sein Mitleid und seine Unzufriedenheit äußernd. Nachher 3 anderen Sternträgern gegenüber sehr aus sich herausgegangen. Alter Sozialdemokrat, es komme wieder anders. Heißt Herrgott. Sein Vorarbeiter heißt Sonntag. 22. Februar, Sonntagvormittag. Jede Art Handwerker nur nach Antrag bei der Gemeinde bestellbar. Zwangsablieferung von Schreibmaschinen, von Pelzen und Wolldecken. Ich schreibe an Sussmann, weil man bisweilen Lust verspürt, berühmte Worte zu variieren, die Hand, die wochentags den Spaten führt, wird sonntags mit der Feder kaum brillieren. Man spürt's im Kopf und in den alten Rippen, die Hände zittern arg vom Schippen. 6. März, Freitag. Zur Arbeit darf geradelt werden, Sonntagsausflug und Besuch zu Rat verboten. Nach 20 Tagen Dienst ist die Gruppe entlassen worden. Die letzten 3 Tage nach Wölfnitz, von dort nach Altgorbitz. Übliche Arbeit, üblicher Blick über Schneelandschaft. Dienstag und Mittwoch vorfrühlingshaft, viel Tau, Gehölz hatte grünlichen Schimmer. Auf dem Schneefeld spielten 3 Hasen. Leider spielten in Gorbitz die Pimpfe und verfolgten uns mit Hohngeschrei. 7. März, Sonnabendabend. Verbot von Liegestühlen, von Hunden, Katzen, Vögeln. Verbot, die Bannmeile Dresdens zu verlassen. LTI, volksnahes Recht. Hierzu die Definition, die Partei repräsentiert das Volk. So verwandelt volksnah den Begriff des Rechtes als des Ausgleiches der Ansprüche in sein Gegenteil. Die Haussuchungen sind bis zur Wasastraße gediehen. Dort sagte man dem Apotheker Steinberg, warum hängt ihr euch nicht auf? Und zeigte ihm, wie man eine Schlinge macht. 8. März, Sonntagvormittag. Den Bahnhof zu betreten, das Ministeriumsufer, die Parks zu betreten, die Bürgerwiese und die Randstraßen des Großen Gartens, Park- und Lennestraße, Karcher Allee zu benutzen. Ida Kreidel erzählte gestern, bei meinem Schwager waren sie am Sonntag. Er hatte einen Friseur bei sich und wurde deshalb geohrfeigt. Hochgemut hat Eva 10 Zigarillos für mich zugesteckt. Wie viele Ohrfeigen, wenn man mich rauchend überrascht? Eva lachend, man wird sich so hübsch jung fühlen, wenn man eine geklebt kriegt. 16. März, Montag. Seit dem 19. September der Judenstern. Verbot, Vorräte an Esswaren im Hause zu haben. Gestapo nimmt auch mit, was auf Marken gekauft ist. 90% aller Gespräche der Juden kreisen um die Haussuchungen. Der neulich verhaftete Friedmann, man soll ein Quantum Wein und Obstkonserven bei ihm gefunden haben, ist jetzt im KZ. Die Essnot wird immer qualvoller. Ich benasche das besser versehene Kätchen Sarah. Sie isst weniger und erhält vieles von ihrer Mutter. Ein Löffel Honig, ein Löffel Marmelade, ein Stückchen Zucker oder Brot. Gestern stand ein angeschnittenes, dickes Würstchen auf dem Tisch. Ich säbelte einen winzigen Brocken herunter. Jetzt ist ein Verbot des Blumenkaufes für Juden herausgekommen. 22. März. Verbot der Leihbibliotheken. Was trägt Eva in der Handtasche bei sich aus Furcht vor der Haussuchung? Zebion, Rasierseife, Zigarettentabak, Süßstoff. 24. März, Dienstag. Durch den Stern sind uns alle Restaurants verschlossen. Keine Kleiderkarte, keine Fischkarte, keine Sonderzuteilung wie Kaffee, Schokolade, Obst, Kondensmilch. Völlige Kartoffelnot. Heute gab mir Eva Unterricht im Zurechtmachen von Kohlrüben. Es geht ganz gut. Am schwersten fällt mir der Vormittag. Frieren, hungern und vor Abspannung einschlafen ist üblich. Ich suche dann in der Küche Kätchen Sarah einen Löffel Marmelade zu stehlen. 27. März, Freitag. Einkaufsbeschränkung auf eine Stunde. 3 bis 4, Sonnabend 12 bis 1. Neulich sagte Seligsohn mit überzeugtem Ernst, Schweinefleisch und Blutwurst kann ich nicht essen. Das ist eine 5000-jährige Tradition in meinem Blut. Seine Frau warf ein, aber du isst doch Schinken. Wie weit wirkt Tradition? An Ellbogens Geschichte der Juden, die ich durchgeackert habe, erschüttert mich, auf einer wie dünnen Bodenschicht ich in meinem Deutschtum stehe. Erst 48 Gleichberechtigung der Juden, dann in den 70er Jahren schon wieder starker Antisemitismus und eigentlich die ganze Hitler-Theorie bereits entwickelt. Ich habe von alledem wenig gewusst, vielmehr nichts davon wissen wollen. 31. März, Dienstag. Die Sprache bringt es an den Tag. Bisweilen will jemand durch Sprechen die Wahrheit verbergen. Aber die Sprache lügt nicht. Bisweilen will jemand die Wahrheit aussprechen, aber die Sprache ist wahrer als er. Gegen die Wahrheit der Sprache gibt es kein Mittel. 2. April, Donnerstagabend. Verbot für Juden, den Bahnhof zu betreten. Arische Handwerker zu persönlichem Bedarf in Anspruch zu nehmen. Bei alledem ist Hauptinteresse des Tages, wie werde ich satt? 5. April, Ostersonntag, abends. Zum ersten Mal frühlingshaftes Wetter. Bilanz der Feiertage, 4 Selbstmorde unter den Juden. 12. April, Sonntag. Nach 5 Monaten ein Lebenszeichen von Ernst Kreidel, Karte aus Buchenwald. Er lebt, er ist nicht in Auschwitz. 19. April, Sonntag. Eva wurde an der Tramhaltestelle vom Zimmermann Lange angesprochen. Sie ging mit ihm in ein Lokal und er erzählte bei einem Glase Bier. Er ist in Russland gewesen. Grauenhafte Massenmorde an Juden in Kiew. Kleine Kinder mit Kopf an die Wand gehauen. Männer, Frauen, Halbwüchsige zu Tausenden auf einem Haufen zusammengeschossen. Ein Hügel gesprengt und die Leichenmassen unter der explodierenden Erde begraben. Jeden Tag Bombenflieger über Deutschland. Aber Dresden den ganzen Winter über in Ruhe gelassen. Auch in Berlin ist es still. Es tat mir dieser Tage um die Schönheit Lübecks sehr leid. 26. April, Sonntagnachmittag. Neueste Verordnung, Juden dürfen nicht Schlange stehen. 7. Mai, Donnerstagmittag. Endlich ein bisschen wärmer. Von der Devisenstelle ging ich zu dem einzigen jüdischen Schuster. Der Mann muss für alle arbeiten und ist überhäuft. Mehr als ein Paar nahm er nicht an. Das soll aus Barmherzigkeit in 4 Wochen fertig sein. In Holitschers Palästina-Reise steht ein Vers aus einem jiddischen Volkslied. Ich bin ein armer Chalutz, ein Chalutz aus Beulen. Ich lauf auf Stiefelach, Stiefelach und Säulen. 14. Mai, Donnerstag. Sternjuden und jedem, der mit ihnen zusammenwohnt, ist mit sofortiger Wirkung das Halten von Haustieren verboten. Es ist mir um Evas Willen sehr bitter zumute. Wir haben uns oft gesagt, der erhobene Katerschwanz ist unsere Flagge. Wir streichen sie nicht und zum Siegesfest bekommt Muschel Schnitzel vom Kamm, dem feinsten Kalbschlechter hier. Es macht mich beinahe abergläubisch, dass die Flagge nun niedergeht. 19. Mai, Dienstag. Muschel tot. Das Tier hat nicht gelitten. 22. Mai, Freitagvormittag. Vor einer Stunde ein Wein- und Schreikrampf über uns. Sofortige Annahme, Elsa Kreidel wird Nachricht vom Tod ihres Mannes im KZ erhalten haben. Mittags, unsere Vermutung stimmte. Telegramm eines Obersturmbannführers. Ernst Kreidel heute verstorben, Brief folgt. 23. Mai, Sonnabendnachmittag. Gestern die längst erwartete Haussuchung. Ich ging um 4:45 zu Steinitz. Um 7:30 kam ich zurück. Das Rollkommando war um 5 erschienen und kurz vor meiner Rückkehr abgezogen. Ich sah durch die offene Entretür das Chaos. Friedheim klagte über einen Fußtritt in den Leib. Frau Kreidel und Frau Pieck waren auch geschlagen worden. Bei uns fand ich Eva voller Fassung. »Du bist arisch? Du Judenhure!« Sie erhielt ein paar Ohrfeigen, ihr wurde mehrfach ins Gesicht gespuckt. In unserer Wohnung viehische Verwüstung durch grausame und besoffene Affen. Inhalt der Schränke, Kommoden, Regale des Schreibtisches auf dem Boden. Zerrissene Spielkarten, Puder, Zuckerstücke, Nadeln, Knöpfe, Pastillen, Tabletten, Zigarettenhülsen. Evas Kleidung, saubere Wäsche, Hüte, Papierfetzen. An Lebensmitteln hatte man alles genommen, was auf Marken eingekauft war. Verschwunden alle Kuverts, alle Visitenkarten. Mein Verdienstkreuz fehlt, einige Münzen fehlen. Aber das griechische Lexikon mit den letzten Tagebuchseiten war unangetastet. 24. Mai, Pfingsten, abends. Ernst Kreidel ist bei einem Fluchtversuch erschossen worden. Eva sah das vorgedruckte Formular mit Maschinenschrift ausgefüllt. Schamloser kann man nicht lügen. 2. Juni, Dienstag, gegen Abend. Am Sonntag, kleiner Spaziergang, Südhöhe, Steuerhaus. Alles in Blüte. Das letzte Mal dort, als ich mich gegen Kälte und schneidenden Wind zum Schneeschippen hinaufkämpfte. Damals hatten wir noch satt zu essen, damals waren wir noch nicht geschlagen und bespuckt worden. Und schon damals sagten wir, es ginge uns sehr schlecht. Ich bohre mich jetzt in den Mythos des 20. Jahrhunderts ein. 4. Juni, Donnerstag, Mittag. LTI? Bei der Lektüre des Mythos fällt mir ein, ob man die nationalsozialistische Bluttheorie nicht auf den buchstäblichen Blutrausch zurückführen müsse, den sich diese Leute im Weltkrieg angetrunken haben. Denn irgendwie besoffen, besessen, gefährlich delirierend sind sie alle. 6. Juni, Sonnabend gegen Abend. Von den 5 Männern hier im Haus bin ich nun der einzig übrig gebliebene. Katz an Krebs gestorben, Ernst Kreidel erschossen, Paul Kreidel deportiert, Friedheim hoffnungslos gefangen. 7. Juni, Sonntagmittag. Das Badezimmer hier wird von einem Gasspeicher gespeist. Man zündet ein winziges Flämmchen an. Lässt man Wasser einlaufen, entzündet sich explosiv eine ganze Flammenreihe. Mir geht das als Bild durch den Kopf. Als Einzelflämmchen ist jede Idee in fast jeder Zeit vorhanden. Wie kommt es, dass plötzlich eine von diesen Ideen eine ganze Generation erfasst und nun dominiert? Wenn ich Rosenbergs Mythos bei seinem Erscheinen 1930 gelesen hätte, ich hätte ihn bestimmt als Flämmchen gewertet. Ich hätte niemals geglaubt, dass das Flämmchen in Deutschland zünden könnte. 8. Juni, Montag früh. Gestern Nachmittag bei Neumanns. Er berichtet, in Prag habe nach dem Attentat auf Heydrich, gestorben vor wenigen Tagen, Haussuchung bei den Tschechen stattgefunden. Wo man auf Waffen stieß, vernichtete man die gesamte Familie, Mann, Frau und Kinder. Der Mythos des 20. Jahrhunderts, Blutrausch, D'altra parte, hörten wir auch bei Neumanns das übliche Lied. Die Arier sagen, haltet aus, es geht zu Ende. 11. Juni, gestern Mittag wieder Gestapo, das 4. Mal in 14 Tagen. Erst schien hier oben alles sich über Kätchen zu entladen. Ich war auf einen Stuhl in der Diele gezwungen worden und zitterte um mein Tagebuch. Ich glaubte schon, aus der Gefahr zu sein, als der Mythos des 20. Jahrhunderts und mein Notizblatt daneben zur Katastrophe führten. Das vorige Mal hatten Buch und Notizen kaum Widerspruch erregt. Diesmal wurde mir diese Lektüre als furchtbares Verbrechen angerechnet. Das Buch wurde mir auf den Schädel gehauen, ich wurde geohrfeigt, man drückte mir einen lächerlichen Strohhut Kätchens auf. »Schön siehst du aus!« Als ich auf Befragen angab, bis 1935 im Amt gewesen zu sein, wurde ich von 2 mir schon bekannten Kerlen zwischen die Augen gespuckt. Die Katastrophe entlud sich über Frau Pieck, die 77-Jährige. Sie ist wieder furchtbar geschlagen und gestoßen worden. »Dein Mann hat die Malzfabrik gehabt.« »Der Blutsauger. Du bist morgen früh auf der Gestapo. Wer dich begleitet, fliegt ins KZ.« Frau Pieck sagte, sie sei körperlich unfähig, den weiten Weg zu gehen, sich misshandeln zu lassen. Sie habe ein schönes Leben gehabt, nun sei es zu Ende. Um 9 kam sie zu uns herauf, brachte 55 Mark, etwas Schmuck und ein paar Kleinigkeiten. Darüber sollten wir verfügen, wenn sie morgen verhaftet würde. Kurz vor 10 ging ich noch einmal zu ihr hinunter. Sie saß ruhig im Fauteuil, aber sehr blass. Um 6, wir lagen noch im Bett, öffnete Kätchen unsere Schlafzimmertür. Frau Pieck atme sehr schwach. Wir sollten sie ansehen. Ihr Atem ging sehr leise und sie bewegte sich nicht, trotzdem wir an ihrem Bett sprachen. Wir zögerten bis gegen 8, dann rief ich von der Gärtnerei gegenüber den Dr. Katz an. Er sagte, Auto sei ihm nur nachts in schweren Fällen erlaubt. Er werde eine Schwester vorbeischicken. Als die Schwester kam, war Frau Pick noch bewusstlos, atmete aber besser. Katz kam gegen Mittag und war gewissermaßen entsetzt, einen leichten Fall zu finden. Die Gestapo betrachte derartiges als Tarnung und Sabotage. Ich sah manches von dem allmählichen Zu-sich-Kommen Frau Picks mit an. Sie ist eine feine, schön wirkende, schlanke alte Dame. Wie sie da hilflos und betäubt auf einen Nachttopf gesetzt wurde, wie die nackten Schenkel gelbe Knochen mit wenig Umhüllung waren. Ich hatte weniger Mitleid als Grauen. Tagsüber war ich sehr zerschlagen. Jetzt bin ich schon wieder beruhigter. Es muss weitergehen. Und das Tagebuch muss ich weiter wagen. Ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzten. Zeugnis ablegen. Die Tagebücher des Viktor Klemperer. Für den Funk bearbeitet von Klaus Schlesinger. Mit Udo Samel. Fünfter Teil. Die Jahre 1941 und 1942. Regieassistenz Katrin Martin. Schnitt Dagmar Loke. Ton Peter Kainz. Regie Peter Gröger. Eine Koproduktion Deutschlandradio Berlin und Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg 1996.